Am 27. Oktober wurde das nigerianische nationale Gedenkkomitee für Herrn Kim Jong-il gebildet. Das Komitee beschloss, zum 5. Todestag von Kim Jong-il politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seiner unvergänglichen Verdienste und zur Vorstellung und Propagierung der Erfolge, die die koreanische Armee und das koreanische Volk unter der klugen Leitung von Genossen Kim Jong-un im Kampf für den endgültigen Sieg erreicht haben, bedeutungsvoll zu organisieren.